Ich ging ihm zereins von dir fort, Old Mami. Ganz ohne Kuss und Abschiedswort, Old Mami. Ich drehte mich nicht einmal um, Old Mami. Oh Mann. Ich sah das Leben und die Welt, Old Mami. Und plötzlich hab ich festgestellt, Old Mami. Wie sehr mit deiner Liebe fällt, oh Mann, ich fühl mich so allein. Ich rufe und du bist nicht da. Oh, oh Mann. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Ich will dich doch noch einmal sehen. Oh, nur du allein kannst mich verstehen. Oh, doch meine Arme bleiben leer. Oh, zu spät. Das Haus ist kein Zuhause mehr. Ich gehe.